Basta! Basta! Hier ist Mrs. Picklebarys Hund nicht. Auch wenn es mir bei dieser Hitze widerstrebt, sollten wir dort hochsteigen. Er könnte sich in einer Höhle verkrochen haben. Mir ist dieser Felsen, dieser Hooked Nose, nicht ganz geheuer. Habt ihr nicht gehört, was die alte Dame uns erzählt hat? Dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Genau deshalb hat sie uns ja den Auftrag erteilt, ihren entlaufenen Labrador zu suchen, Zweiter. Sie traut sich nicht in diese Gegend. Also, kommt schon. Also, dieser Felsen sieht tatsächlich aus wie eine gewaltige Hakennase. Basta! Basta! Basta! Basta! Wahrscheinlich ist er schon längst woanders hingelaufen. Vielleicht. Aber wir sollten noch dort in den Felsspalt schauen. Ja, gut. Es kommt. Sehen wir nach. Mann, ist das dunkel da drin. Basta! Basta! Nichts. Also, für Höhlen habe ich ja nicht wirklich was übrig. Und für solche, in denen es spuken soll, schon gar nicht. Beruhige dich, Zweiter. Bis zur Geisterstunde ist es noch eine Weile hin. Na, hoffentlich wissen das auch die Geister. Gehen wir rein. Los. Hinter der Höhlenöffnung begann ein niedriger Gang, der sich aber schon nach wenigen Metern zu einem kleinen Höhlendom öffnete. Durch dünne Felsspalten fiel staubiges Licht. Max. Sei mal still. Ich glaube, ich habe eben was gehört. Hier drin ist jemand. Ach Quatsch. Das ist bestimmt nur der Wind. Hallo? Hallo! Dort geht ein weiterer Gang ab. Der Durchgang sieht aus wie ein Auge. Wartet mal. Hier stimmt irgendwas nicht. Sag das nicht, Bob. Doch. Er hat aber recht. Hier stimmt etwas nicht. Ist plötzlich ganz... Raus hier! Ganz komisch. Raus hier! Und zwar schnell! Okay. Habt ihr das auch gespürt? Ja. Da drin war etwas Böses. Eine unsichtbare Bedrohung. In der Tat eine äußerst merkwürdige Erfahrung. Wir sollten... Das war jetzt aber ein Hund. Ja. Und kam von dort hinter den Sträuchern. Ja, kommt. Er muss ja irgendwo im Gebüsch stecken. Hier. Ein brauner Labrador. Das muss Basta sein. Basta! Was hast du denn? Du zitterst ja vor Angst. Was hat hier verloren? Wer sind Sie? Und warum tragen Sie diese Maske? Verschwindet von hier und lasst euch nie wieder blicken. Das nächste Mal schlitze ich euch die Kehle auf. Habt ihr verstanden? Ja, natürlich. Freunde, seht ihr das? Der linke Fuß. Ja, das ist kein Fuß, das ist ein Pferdefuß. Ein Huf. Wie zum Teufel ist so etwas möglich? Du hast deine Frage soeben selbst beantwortet, Zweiter. Wie jetzt? In vielen alten Texten und Abbildungen wird der Teufel mit einem Ziegen- oder Pferdefuß dargestellt. Wollt ihr damit sagen, dass dass das eben der Teufel war. Natürlich nicht. Aber der Mann will wohl genau diesen Eindruck erwecken. Kommt, wir nehmen Buster jetzt mit und dann heften wir uns an diesen Pferdefuß. Du willst was? Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber der Typ hat uns doch klar zu verstehen gegeben, was er mit uns macht, wenn wir nicht sofort von hier verschwinden. Und genau das werden wir auch tun. Die Hufabdrücke des Fremden zeichnen sich sehr deutlich im Sand ab. Komm, Buster. Ich hab keine Angst. Es reicht schon, wenn ich welche habe. So. Ja. So. So, nun los. Komm. Die Hufabdrücke führten zunächst in einen Hain aus gedrungenen Kiefern, näherten sich dann aber der kleinen Stadt Santa Ines. Am Rand des Dickichts verlor sich die Spur aber. Das war's. Nichts. Das ganze Gestrüpp und die Steine hier machen es unmöglich, noch irgendwas zu erkennen. Du hast leider recht. Seht doch mal, da unten am Ortsrand ist ein Sportplatz. Da spielen welche Fußball. Ja, lass uns mal runtergehen. Vielleicht hat jemand von denen irgendwas gesehen. Hm. So ein Mann im Teufelskostüm müsste doch eigentlich auffallen. Das stimmt. Wartet mal. Was ist denn weiter? Habt ihr gesehen, was der schwarzhaarige Junge da gerade mit dem Ball gemacht hat? Habt ihr das eben gesehen? Was denn? Das war ein ganz spezieller Trick von Grey Fox. Grey Fox? Du meinst John Grey Fox, den Nationalspieler? Ja! Er war der Kapitän der Nationalmannschaft und ein Fußballgott. Der beste Fußballer, den wir jemals hatten. Und das eben, das war sein berühmtester Trick, der Flamingo. Der Flamingo? Ja! Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der den Trick so perfekt beherrscht wie dieser Junge da. Nicht zu fassen. Macht er den Flamingo? Grey Fox selbst, der spielt doch gar nicht mehr, oder? So ist es. Vor ungefähr 15 Jahren hat er einfach aufgehört, von heute auf morgen. Mhm. Mitten auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und keiner weiß, wieso. Ja, das Spiel scheint jetzt zu Ende zu sein. Kommt, lasst uns mal runtergehen und fragen, ob jemandem etwas aufgefallen ist. Naja, wir können unser Glück ja... Das kam von dort hinter dem Clubhaus. Los hin! Könnt ihr irgendwas sehen? Da sitzt ein Mann auf dem Boden. Das ist Freddy Hayes, unser Hausmeister. Ja, und was ist mit ihm? Er wirkt völlig fertig und ist kalkweiß im Gesicht. Bitte, Freddy, was ist denn passiert? Es war schrecklich. Komm erst mal mit ins Haus, ich bring dir was zu trinken. Ja, einverstanden. Wir gehen mit. Bei Fuß, Basta. So, Freddy. Nun setz dich und komm wieder zu dir, ja? Darf ich ausnahmsweise hier drin einer rauchen? Ja, natürlich, nur zu. Nun erzähl mal, was war denn los da draußen? Also, da war eine Gestalt. Groß. Riesengroß. Und auf einmal da stand sie da. Der Teufel. Was? Wer war das, Freddy? Wie sah er aus? Er hatte ganz in Schwarz. Sein Mantel war schwarz. Sein Gesicht auch. Schwarz. Alles schwarz. Ich frage mich wirklich, was hier in letzter Zeit los ist. Was meinst du damit? Wie? Ach so, nichts. Ich habe nur so vor mich hingeredet. Ich bin übrigens Peter. Und wie heißt du? Ach so, ja. Ich heiße Lenny Carson. Und das da ist unser Trainer. Wir haben dich vorhin schon auf dem Platz spielen gesehen. Alle Achtung. Danke. Freddy, wer war der Kerl? Was wollte er? Ich kann nicht mehr sagen. Ich will jetzt nach Hause. Aber Freddy! Komm, ich bring dich zu deinem Auto. Kommt, Jungs. Das Training scheint für heute zu Ende zu sein. Ab unter die Dusche. Sieht ganz so aus, Kollegen, als wäre Hayes derselben Gestalt begegnet wie wir. Der Mann mit dem Pferdefuß. Ja, der Ansicht bin ich auch, aber was hat der zu Hayes gesagt oder ihm getan, das ihn so verängstigt hat? Kommt mal mit raus, Freunde. Lenny? Hä? Hättest du noch ein paar Minuten Zeit? Na klar. Worum geht's denn? Du meintest doch eben, dass hier in letzter Zeit irgendetwas nicht stimmt. Könntest du uns sagen, was das bedeuten sollte? Wieso wollt ihr das wissen? Naja, es könnte sein, dass wir vorhin genau der Gestalt über den Weg gelaufen sind, die Mr. Hayes so in Panik versetzt hat. Mhm. Ihr? Wo? Wann? Vor einer halben Stunde. Drüben am Hooked Nose. Ihr wart am Hooked Nose? Ja. Wieso? Wir haben nach dem Hund hier gesucht. Was da? Der war nämlich ausgebüxt. Platz. Und dann ist dort diese Gestalt mit dem Pferdefuß aufgetaucht und wollte uns fortjagen. Ja, und anschließend sind wir seinen Spuren gefolgt. Die haben wir aber oberhalb eures Sportplatzes verloren. Um den Hooked Nose ranken sich, seitdem ich denken kann, die unheimlichsten Gerüchte. Die Seelen toter Indianer gehen dort um, heißt es. Das klingt ja interessant. Tja, und ihr seid in den letzten zwei Wochen schon die Dritten, die dort oben etwas Merkwürdiges erlebt haben. Echt? Was ist denn noch passiert? Naja, es gab einen unerklärlichen Steinschlag. Und ein Mann hat eine dunkle Gestalt zwischen den Felsen gesehen. Abgesehen davon ist da dieses Lied. Ich habe es zuerst beim Hooked Nose gehört. Und dann plötzlich überall. Lied? Du hörst ein Lied? Wie meinst du das? So eine Art Ohrwurm oder wie? Nein, anders. Aber wieso interessiert euch das eigentlich so sehr? Darf ich dir unsere Karte geben? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja. Basta! Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ihr seid Detektive? Deshalb seid ihr hier? Mhm. Nein, wir sind tatsächlich mit diesen Vorkommnissen konfrontiert worden, weil wir den Hund gesucht haben. Aber unsere detektivische Neugier ist der Grund für das Interesse an deinen Aussagen. Das ist ja ein Ding. Und wie kann man euch engagieren? Du erteilst uns den Auftrag und wir ermitteln. Mhm. Und was würde mich das kosten? Also wenn... So, basta, jetzt gehst du sogar. Euer Hund ist echt lustig. Ja, sehr lustig. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ja? Was würde dich das kosten? Ja. Wenn du mit uns zufrieden bist, Lenny, dann verlange ich, dass du mir den Flamingo beibringst. Alles klar. Ja, so kommen wir ins Geschäft. Kurze Zeit später saßen die drei Detektive und Lenny im Schatten auf einer Bank beim Fußballplatz. Oh nein, hör doch auf damit! Hui, Basta! Also, was müsst ihr wissen? Die Sache mit dem Lied interessiert mich, Lenny. Ja. Wie verhält sich das genau? Ja, das Lied. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert. Aber ich höre es wirklich. Also nicht so wie bei einem Ohrwurm. Genau. Das erste Mal ungefähr vor 14 Tagen beim Joggen. Es war Abend und ich war allein unterwegs. Am Hooked Nose? In der Nähe, ja. Aha. Trotz der unheimlichen Geschichten bin ich da eigentlich nämlich sehr gern. Ich fühle mich dort irgendwie wohl. Mhm. Naja, jedenfalls sang da jemand draußen eine Melodie. Und war es ein Mann oder eine Frau? Es klang wie ein Mann. Ich hatte die Melodie noch nie gehört und vom Text habe ich nur wenige Worte verstanden. Der Text war indianisch. Ach. Die Sprache der Kumesch. Mhm. Und die kann ich leider kaum. Hm. Aber du sprichst ein wenig Kumesch. Ja, denn mein Vater ist ein 3/47 Kumesch-Indianer. Was? Ein 3/47 Kumesch-Indianer? Ja. Moment, Lenny, das kann nicht sein. Wieso? Man hat zwei Eltern, vier Großeltern 8 Uhr Großeltern, 16 Uhr Urgroßeltern, 32 Uhr Ururgroßeltern und 64 Uhr Ururururgroßeltern. Wie kann man da auf 47 kommen? Ja, naja, ist doch egal. Jedenfalls waren ein paar unserer Vorfahren komisch. Aha, dann fließt also auch durch deine Adern Indianerblut. Ja. Okay. Ich will nochmal auf den Gesang zurückkommen, den du am Hooked Nose gehört hast. Welche Wörter des Liedtextes hast du denn verstanden? Monde, ja. Blut, Stein und Tod. Du hast aber niemanden gesehen? Nein, keine Menschenseele. Danach habe ich das Lied noch einmal nachts vor meinem Fenster gehört. Ach. Und vorgestern hat mich jemand angerufen und das Lied am Telefon gesungen. Was? Ja. Am Telefon? Ja. Und dieses Mal habe ich noch ein weiteres Wort verstanden. Nämlich? Wuhukini. Wuhu was? Wuhukini. Wuhukini. Ja, was bedeutet das? Ich habe leider keine Ahnung. Aber ich kenne das Wort, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich weiß nur nicht, woher. Das ist allerdings mehr als seltsam. Das Wort ist aber so etwas wie mein Glückswort geworden. Ein besonderes Mantra. Und manchmal, vor einem wichtigen Spiel, sage ich es immer wieder vor mich hin. Du weißt wirklich nicht, woher du es kennst? Ja, sag ich doch. Bob, jetzt nimm du den Hund doch mal. Ja, gib mal her, dann zeige ich dir mal, wie man das macht. So, einfach hier an die Leine nehmen und festhalten. Also, Kollegen, Mrs. Pickleberry macht sich bestimmt schon Sorgen, wo wir bleiben, ja? Wir sollten dieses süße Hündchen zurückbringen. Du hast recht, Walter. Tja, Lenny, wir müssen los. Alles klar. Und wir hören voneinander. Ja. Als die drei Fragezeichen wieder in ihrer Zentrale in Rocky Beach waren, machten sie sich sofort an die Arbeit. Und? Hast du im Internet schon was gefunden, Bob? Allerdings. Ich habe die Begriffe Hooked Nose, Wuhukini und Teufel eingegeben und bin dabei auf einen Menschen gestoßen, den wir heute schon einmal am Wickel hatten. Ach. Ja, John Gray Fox. Was? Ja. Der ehemalige Fußballstar? Was hat der denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Ja, wusstet ihr, dass er angeblich einen Pakt mit dem Teufel hatte? Aber ich fange am besten mal von vorne an. Ja. Also, zuerst habe ich nämlich herausgefunden, dass der Berg Hooked Nose von den Kumesch-Indianern als Heiligtum angesehen wird. Die Kumesch waren Indianer, die früher in dieser Gegend gelebt haben. Das wissen wir doch, Bob. Sie fertigten kunstvolle Figuren, hatten aber keine Schrift. Ja, dafür aber ein bemerkenswertes quaternäres Zahlensystem. Ja, das ist ebenfalls bekannt. Ach ja? Und weiter? Na, hab ich nach dem Wort Wuhukini recherchiert. Das ist auch Kumesch und bedeutet, na? Hm? Hakennase. Hooked Nose. Ganz genau. Und wisst ihr auch, welches Tier die Kumesch besonders verehrten? Keine Ahnung. Den Goldhamster? Den Graufuchs. Grey Fox. John Grey Fox. Du sagst es. Und jetzt ratet auch noch, was ich über John Grey Fox Herkunft herausgefunden habe. Er ist ebenfalls ein Nachfahre der Kumesch-Indianer. Ganz genau. Und zu guter Letzt noch Folgendes. Die Kumesch widmeten dem Graufuchs einen Tanz, in dem es um Leben und Tod ging. Den Fuchstanz. Dann handelt es sich bei unserem Lied möglicherweise um jenen Fuchstanz. Und was hat Grey Fox jetzt mit dem Teufel zu schaffen? Ja, Grey Fox war offenbar tatsächlich ein Fußballgenie. Bis zu jenem Tag, an dem er das Ende seiner Karriere bekannt gab. Es wurde gemunkelt, dass jemand versucht hätte, Grey Fox zu entführen. Hm. Interessant, aber nicht gerade teuflisch, Bob. Irgendein Schreiberling hat dereinst das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Grey Fox einen Pakt mit dem Teufel haben müsse. Denn anders ließe sich sein herausragendes Können nicht erklären. Der Artikel von damals mag ja reines Journalistengeschwafel gewesen sein, aber der Typ, dem wir und Hayes über den Weg gelaufen sind, der war echt und teuflisch. So ist es. Und dann wäre da noch die Sache mit Wuhukini und dem Lied. Sowie die Frage, was Lenny Carson mit all dem zu tun hat. Wobei wir die Tatsache nicht außer Acht lassen dürfen, dass auch sein Vater indianische Wurzeln hat. Wir sollten auch mit ihm reden. Musik. Freddys Vater, Clay Carson, betrieb eine kleine Apotheke in der Ortsmitte von Santa Ynez. Dort hatten sich die drei Detektive am nächsten Tag mit ihrem jungen Klienten verabredet. Als die Jungs aus Peters MG ausstiegen, kam Lenny ihnen schon freundlich entgegen. Ah, hey! Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo. Hey, Lenny. Hi. Das klang vorhin ja spannend am Telefon. Habt ihr denn schon was herausgefunden? Ach, einiges. Aber vorher haben wir noch eine wichtige Frage. Und die wäre? Wieso kannst du eigentlich die Tricks von Grey Fox so gut, Lenny? Das habt ihr bemerkt? Ja, Peter hat gehört. Achtung, Peter. Das ist aber kein großes Geheimnis. Mein Vater war ein großer Fan von Grey Fox. Aha. Er hat mir immer wieder Videos von ihm gezeigt, in denen er die Tricks machte. Und dann habe ich geübt. Ah, verstehe. Angeblich bin ich John Grey Fox sogar schon einmal begegnet. Ja? Angeblich? Wie meinst du das? Ja, das sagt zumindest mein Vater. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sag mal, Lenny, wäre es denn möglich, dass wir uns mal mit deinem Vater unterhalten? Ja, na klar. Er und mein Onkel Walter sind drin im Laden. Sie betreiben die Apotheke seit einigen Jahren gemeinsam. Aha. Hier entlang. Hi, Dad. Hi, Walter. Mhm. Das sind Justus, ja. Peter Hallo. Und Bob. Genau. Ja. Aha, die Detektive, von denen du mir gestern Abend erzählt hast. Ja. Ja, genau. Detektive? Wow, wo sind die Gauner? Habt ihr einen dabei? Dad, hast du einen Moment Zeit? Na klar, was hast du denn auf dem Herzen? Justus, Peter und Bob würden sich gern mit dir unterhalten. So, worüber denn? Ihr Sohn hat gemeint, dass sie einiges über John Grey Fox wüssten. Mhm. Grey Fox? Der Fußballspieler? Genau. Und wir wüssten gerne, was sie von dem Umstand halten, dass ihr Sohn seit einiger Zeit von diesem Indianerlied verfolgt wird. Walter, kannst du hier einen Moment die Stellung halten? Mhm. Ich gehe mit den Jungs kurz mal nach hinten. Okay, den gigantischen Ansturm kann ich allein bewältigen. Na, dann kommt mal mit. Ja, ja. Okay. Setzt euch. Danke. Mr. Carson, Lenny hat uns vorhin erzählt, dass er dem bekannten Fußballer John Grey Fox schon mal begegnet ist, sich daran aber nicht erinnern kann. Die Sache mit Grey Fox? Ja. Das war vor 12, 13 Jahren. Aha. Lenny war damals ungefähr 3 Jahre alt. Mhm. Ich war mit ihm draußen beim Hooked Nose, um Kräuter für die Apotheke zu sammeln, als der Kleine plötzlich verschwunden war. Spurlos verschwunden. Ach. Ich habe ihn schließlich auf einem Felsplateau des Bergs gefunden. Mhm. Vor ihm stand ein Kojote, der gefährlich knurrte und die Zähne fletschte. Das ist ja schrecklich. Du sagst es. Und nur John Grey Fox war es zu verdanken, dass Lenny nichts passiert ist. Wirklich? Grey Fox? Ja. Er tauchte plötzlich auf und hat beruhigend auf Indianisch auf den Kojoten eingeredet, bis dieser sich verzogen hat. Mhm. Davon weiß ich wirklich nichts mehr. Ja, und Grey Fox, was hat er bei dem Felsen gemacht? Was Grey Fox da zu suchen hatte, weiß ich nicht. Aber nachdem sich der Kojote davon gemacht hatte, ja, hat er noch irgendetwas zu Lenny gesagt und ihm einen Anhänger geschenkt. Ach, einen Anhänger? Ja. Lenny hat ihn eine Weile getragen, dann hat er ihn verloren. Erst vor ein paar Monaten haben wir ihn beim Renovieren seines Zimmers in einer Ritze zwischen den Dielen wiedergefunden. War ziemlich genau um deinen 16. Geburtstag herum, nicht wahr? Hm. Ja. Wollt ihr ihn mal sehen? Ja. Ich trage ihn jetzt immer meinen Hals. Mhm. Und hier, bitte. Darf ich mal? Ja, klar. Aha. Ja. Sieht ja aus wie ein großer Goldzahn. Gib mal her. Hier. Ja, ja, oder wie eine goldene Nase. Ja, eine Hakennase. Hooked Nose! Natürlich! Der Anhänger sieht aus wie der Berg in Miniaturausgabe. Stimmt. Und der ist in Gold. Ist der echt? Na, ich glaube schon, so schwer wie er ist. Ja, aber was hat das... Was hast du, Lenny? Da war jemand am Fenster. Eine dunkle Gestalt. Moment. Und, kannst du jemanden sehen, Zweiter? Nein. Niemanden. Ich steig raus. Und? Weit und breit keine Menschenseele. Vielleicht habe ich mich ja auch getäuscht. Das glaube ich nicht. Hier liegt nämlich ein Zigarettenstummel. Und der qualmt noch. Ach. Hier, schau mal, Just. Ja. Red Harvest. Eine nicht allzu gängige Sorte. Aber dieselbe, die Mr. Hayes raucht. Ja? Der Hausmeister von der Sportanlage, wo Lenny trainiert? Ganz genau der. Dann gehen wir jetzt noch mal zum Fußballplatz, oder wie? Das sollten wir tun. Ja, das wird nichts bringen. Mr. Hayes hat heute seinen freien Tag. Ja, dann erledigen wir das morgen. Ich möchte heute sowieso noch eine andere Sache klären und mit Grey Fox sprechen. Aha. Als ehemaliger Fußballstar wird er seine Adresse bestimmt geheim halten. Das mag sein, aber du vergisst unsere guten Kontakte zur Polizei. Ich werde gleich mal Inspektor Cotta anrufen. Schalt den Verstärker ein, Justus. Schon geschehen. Police Department, Rocky Beach, Cotta. Inspektor, hier sind Ihre Lieblingsmitarbeiter. Oh, die Antwort lautet nein, Justus. Aber Inspektor, Sie wissen doch noch gar nicht, worum es geht. Justus, wenn du so Süßholz raspelst, weiß ich genau, woher der Wind weht. Daher nochmal zum Mitschreiben. Falls ihr nicht gerade gefesselt auf den Schienen liegt und ein Zug auf euch zurast, ist die Antwort nein. Nur eine klitzekleine Auskunft, eine Adresse. Sieh ins Telefonbuch. Haben wir schon. Da gibt es keinen John Grey Fox. Was? John Grey Fox? Der John Grey Fox? Der Fußballspieler? Na, richtig. Er liegt auf den Schienen und ein Zug donnert auf ihn zu. Was hat ihr mit John Grey Fox zu tun? Die kurze oder die lange Version? Die notwendige Version. Also schön. Der erste Detektiv erzählte dem Inspektor in aller Kürze, worum es bei ihrem neuesten Fall ging und dass sie sich nur mit John Grey Fox unterhalten wollten. Den unbekannten Mann mit dem Pferdefuß verschwieg er allerdings wohlweislich, denn der würde Cotta gar nicht gefallen. Und während er berichtete, vernahm Justus immer wieder das Tippen einer Tastatur. Klingt harmlos. Sag ich doch, Inspektor. Aber wenn der Mann inkognito bleiben will, dann muss man das respektieren. Tja, und daher darf ich euch auch nicht sagen, dass er in Montenegro wohnt. Obwohl ihr mich nicht in Ruhe lassen werdet, bis ich damit rausrücke. Nein, da haben Sie recht. Und auch die Straße dürfen Sie uns natürlich nicht nennen. Nein, nein, die Cold Canyon Road 1017? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn Sie es uns gesagt hätten, hätte niemand jemals erfahren, dass wir es von Ihnen wissen. Auch das beruhigt mich. Ja, aber da ich nichts gesagt habe, müssen wir uns darüber ja auch nicht den Kopf zerbrechen, nicht wahr? Nein. Trotzdem danke. Einen schönen Tag noch, Inspektor. Euch auch. Na bitte, Kollegen. Ich glaub's nicht. Jetzt haben wir die Adresse. Und nun fahren wir da heute Abend auch hin. Ja. Alles dunkel. Scheint niemand zu Hause zu sein. Das Tor ist ja offen, Freunde. Sehr ungewöhnlich. Ja. Wenn ich derart zurückgezogen wohne, lasse ich das Tor doch nicht offen stehen. Schon gar nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Niemand zu sehen. Die Haustür steht offen. Oh. Mr. Grey Fox? Hallo? Ist jemand zu Hause? Justus, jemand zu Hause? Wo bin ich? Im Detektivhimmel. Und ich bin der Check-in-Engel. Wollen Sie lieber auf einer Schleier- oder einer Schäfchenwolke wohnen? Wenn die Engel da oben so aussehen wie du, bleibe ich lieber noch eine Zeit lang hier unten. Was ist passiert? Du hast wirklich keine Ahnung? Der Hufeisenfuß hat dich mit einem klassischen K.O.-Schlag ausgenockt. Mhm. Leider ist uns der Typ entwischt. Aber wir haben Grey Fox gefunden. Auch er ist von dem Teufel niedergeschlagen worden. Aber er ist schon wieder halbwegs auf dem Damm. Hallo, Justus. Guten Abend, Sir. Oh Mann, ich hab vielleicht eine Beule. Wir haben Mr. Grey Fox schon darüber aufgeklärt, wer wir sind und was wir von ihm wissen wollen. Geht's Ihnen auch wirklich gut, Sir? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Nur bin ich leider kein Indianer. Höchstens ein kleiner Dicker. Zum Glück ist meine Frau heute Vormittag zu ihrer Mutter nach Ventura gefahren und kommt erst morgen früh zurück. Nicht auszudenken, wenn es auch sie erwischt hätte. Sie hat so ein schwaches Herz. Ist das auch der Grund, warum Sie derart zurückgezogen leben? Oder hat das eher mit den Vorkommnissen vor 15 Jahren zu tun, mit dem Entführungsversuch? Versuch ist gut. Was ist damals geschehen? Nach einem Fußballspiel bin ich in eine einsame Hütte verschleppt worden. Der Entführer wollte Geld, das meine Frau besorgen sollte. Aber ich konnte fliehen. Nie mehr. Nie mehr möchte ich so etwas erleben. Und nie mehr darf Nicole so etwas durchmachen. Ihr schwaches Herz, damals wäre sie vor Aufregung fast gestorben. Und deswegen haben Sie der Presse nichts gesagt und sich aus dem Sport und der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. So ist es. Dieser Entführer, konnten Sie ihn identifizieren? Er trug immer eine Strumpfmaske und hatte seine Stimme verstellt. Ja. Und als die Polizei endlich die Hütte gefunden hatte, war sie nur noch ein Haufen Asche. Der Mann war anscheinend sehr vorsichtig. Ja, und er hat sogar das Gold abgelehnt, das ich ihm angeboten hatte. Mhm. Ich hätte es ihm geholt, aber er traute mir nicht und wollte nur Cash. Moment, Gold? Sie hätten ihm Gold geben können? Ja, aber wie gesagt, er wollte das nicht. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Jetzt bekomme ich allmählich doch Kopfschmerzen und es ist spät. Sicher, ja. Wir gehen auch gleich. Nur noch ein paar kurze Fragen. Kennen Sie Lenny Carson? Der Name sagt mir nichts. Es handelt sich um den kleinen Jungen, den Sie vor etwa 13 Jahren draußen am Hooked Nose vor einem Kojoten gerettet haben. Tut mir leid, ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Aber Hooked Nose sagt Ihnen etwas. Das ist ein See, oder? Nein, ein Berg, nicht wahr? Ja. Aber nun seid mir nicht böse, Jungs. Ich will mich jetzt hinlegen. Ja, gut, dann brechen wir auf. Kommt, Kollegen. Ja. Geht's, Justus? Gute Besserung, Mr. Grey Fox. Danke. Vielen Dank. Hallo. Und, gibt's was Neues? Ja, und ob, Bob? Lenny hat heute Vormittag hier angerufen und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie wird dich umhauen. Echt? Ja. Lass mal hören. Einen Moment. Eine Nachricht. Hallo, ihr drei. Das Problem mit dem Lied hat sich soeben zum Teil geklärt. Der Text ist nämlich vorhin mit der Post gekommen, als Übersetzung. Also was immer er auch zu bedeuten hat, ich lese ihn euch jetzt vor. Blacky, halt den Schnabel. So, den Fuchstanz, wenn du 100 Jahr und 10 Monde bringe da. Durch dunkle Stimmen, blindes Aug, die blutigen Wasser finde. Im Westen, dann im Süden dir, der Lebensbaum winkt, Linde. Mit seinen kalten Erdenfingern, die trennen Stein von Stein, die weit hinauf und schwindelnd hoch zum Tanzen laden ein. Dort hüte dich und singe laut, so dass der Tod verschone dich und mit weiser Kraft der Bau dich immer da belohne. Hm. Das war's. Also ich stehe total auf dem Schlauch. Aber wenn euch etwas dazu einfällt, könnt ihr mich ja zurückrufen. Bis später dann. So. Das ist interessant. Äußerst interessant. Abgesehen davon, dass ich kaum ein Wort verstanden habe, gebe ich dir recht, ja. Dunkle Stimmen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Text mit Hooked Nose zu tun hat, dann könnte damit das Heulen des Windes in der Höhle gemeint sein. Hm. Offenbar muss das Rätsel zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöst werden, denn der Text fängt mit einer Zeitangabe an. Und da Lenny jetzt eine Übersetzung bekommen hat, scheint die Zeit zu drängen. Ja, aber da ist die Rede von jemandem, der 100 Jahre und 10 Monde alt ist. Oder wird. Also gut 9 Monate. Hm. Ich kenne niemanden, der so alt ist. Ja, und schon gar nicht jemanden, der in dem Alter noch auf Hooked Nose tanzt. Mond, Justus. Ja? Ich soll dir von deiner Tante ausrichten, dass sie ganz verzweifelt ihre Rosenschere sucht. Was? Ja, denn heute ist Vollmond und da hat sie in irgendeinem schlauen Buch gelesen, dass die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt Moment, was sagst du da, Bob? Vollmond. Vollmond? Natürlich. Was? Colin, das ist es. Was? Die Sache muss heute Nacht stattfinden. Heute. Lenny muss heute zum Hooked Nose. Wovon redest du denn da? Es ist heute. Vollmond. Denkt an das quaternäre Zahlensystem der Kumesch. Soll uns das helfen? 100 ist 16 und 10 ist 4. Versteht ihr? Lenny hatte vor maximal 4 Monaten seinen 16. Geburtstag. Moment. Was ist denn jetzt wieder los? Ganz ruhig. Wen rufst du denn da an, Erster? Moment, ganz ruhig, Peter. Reg dich nicht auf. Ich verstehe auch nichts. Ich schalte den Verstärker ein. Ja, Lenny Carson? Hi, Lenny. Hier spricht Justus Jonas von den drei Detektiven. Sag mal, wann genau war dein 16. Geburtstag? Was? Dein 16. Geburtstag. Wann war der? Am 11. April. Aber wieso willst du das wissen? Ha! Vor 13 Wochen und 2 Tagen. Perfekt. Perfekt? Wofür? Lenny, frag mich nicht. Ich kapier's auch nicht. Ja. Du musst heute Nacht zum Hooked Nose. Es ist deine Melodie, dein Fuchstanz. Und er findet heute statt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht folgen. Ja, willkommen im Club, Lenny. Ich erkläre es dir heute Abend, Lenny. Mondaufgang ist gegen 8. Die genaue Zeit muss ich noch überprüfen. Wir kommen gegen 6 zu dir und holen dich ab. Nein, ich muss vorher noch zu Sex Händler, Just. Ich fahre dann von dort direkt zu Lenny und wir treffen uns dann bei ihm. Okay? Einverstanden. Also, Lenny, wir holen dich nachher ab und dann heißt es auf zum Tanz. Okay. Um kurz vor 5:30 hielt Peter mit seinem MG beim Schrottplatz vor dem grünen Tor an. 2 Minuten später glitten die beiden Zaunlatten zur Seite und Justus trat auf den Bürgersteig. Hallo, Zweiter. Hallo. Auf zum Tanz beim Hooked Nose. Ich kann's kaum erwarten. Also, Just, jetzt noch mal ganz langsam. Hä? Die Kumesch kennen nur 4 Zahlen. 0, 1, 2 und 3. Du tüftelst immer noch an den quaternären Zahlen herum? Tue ich, ja. Also, 0 bis 3. Ja. Die hießen natürlich anders, aber Du meinst, dass unser Liedtext ganz offensichtlich mit diesen Zahlen arbeitet? Ganz genau. Nur so funktioniert die Rechnung. Bis 3 sind die Zahlen identisch mit unserem dezimalen System. Mhm. Aber da die Kumisch keine 4 kennen, müssen sie danach gewissermaßen wieder von vorne anfangen. Bei 0. Die 1 davor zeigt an, dass der nächste Umlauf beginnt. Ja. Der läuft dann von 4 bis 7. Okay. Daher ist 10 gleich 4. Mhm. 20 wäre dann 8. Ja. Und 30 12. Richtig. Du hast es. Ja, und weil 16 eigentlich 40 wäre, die Kumisch aber keine 4 kennen, kommt hier wieder die 10 zum Einsatz und danach die 0, weil es wieder von vorne losgeht. 1, 0, 0. 100. Peter, unser Mathe-Genie. Toll. Aber was hat das jetzt mit Lennys Geburtstag zu tun? Das ist doch klar. Lenny wurde am 11. April 16. Ja. Das erklärt die 100. Und heute um 20 Uhr und 10 Minuten geht der 4. Vollmond seit dem 11. April auf. Und 4 ist gleich... 10. Ja, eigentlich ganz logisch, die Sache. Wenn nur alles andere auch so einfach wäre. Mein Gefühl sagt mir, dass wir da draußen sicher nicht allein sind. Na, hast du recht. Mit Bob und Lenny sind wir zu viert. Also schön, dann sind wir zu viert. Oder, nach komischer Rechnung, zu 10. Justus und Peter eine halbe Stunde später bei den Carsons in Santa Ines eintrafen, öffnete ihnen niemand die Tür. Merkwürdig. Lennys Pickup steht nicht vorm Haus. Und wo sind seine Eltern? Hm. Komm, wir gehen mal ums Haus rum. Ja. Was ist denn jetzt los? Sieh mal. Ja. Die Scheibe hier ist zerschlagen. Das ist das Fenster von Lennys Zimmer. Ja. Und hier auf der Erde. Oh, das gibt's doch nicht. Das sind Hufabdrücke. Es kommt noch übler Zweiter. Schau mal, was da mit Kreide auf die Wand gemalt wurde. Ein rotes Fragezeichen. Ja. Bobs Alarmzeichen. Dann hat der Pferdefuß Lenny und Bob entführt? So sieht es aus. Aber wieso hat er auch Bob mitgenommen? Ich vermute, dass Bob früher als verabredet bei Lenny war und damit einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn wir nur wüssten, wo sie jetzt sind. Das fragst du noch? Los, Zweiter. Wir fahren sofort zum Hooked Nose. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ja, aber... Wie konnte dieser Pferdefuß von der Sache wissen, Just? Wir wissen ja selbst erst seit ein paar Stunden, dass heute die Nacht ist, in der was auch immer passieren soll. Vielleicht hat Lennys Vater im Laden jemandem davon erzählt. Oder sein Onkel, seine Mutter, Lenny selbst. In ein paar Stunden spricht sich vieles herum. Los jetzt, die Zeit drängt. Als die zwei Detektive kurze Zeit später beim Hooked Nose eintrafen, lag der mächtige Felsen still im Mondlicht. Niemand war zu sehen. Vorsichtig betraten Justus und Peter die Höhle. Da, Hufabdrücke und Profile von Turnschuhen, Zweiter. Wieder sein Fragezeichen an die Wand gemalt. Ja. Gleich neben diesem Durchgang, der aussieht wie ein Auge. Damit haben wir Gewissheit. Laut Liedtext müssen wir dahinter irgendwo die blutigen Wasser finden. Also, Taschenlampen an. Ja. Schon geschehen. So, Und jetzt komm. Durch den Augenspalt. Da. Jetzt kommt diese Beklemmung wieder. Spürst du es auch? Und ob. Mir ist auch nicht wohl. Aber wir dürfen Bob und Lenny nicht im Stich lassen. Los, weiter, Peter. Jetzt ist das Gefühl wieder weg. Seltsam. Ganzer See aus Blut. Das ist dann wohl das blutige Wasser, von dem in dem Lied die Rede ist. Ob das wirklich... Ach, Unsinn, Zweiter. Der See wird sicher von einer extrem eisenhaltigen Quelle gespeist, die das Wasser rot färbt. Ein ähnliches Phänomen, die Blood Falls, gibt es auch in der Antarktis. Sieht trotzdem unheimlich aus. Westlich an dem See entlang gegangen. Und hier ist Süden, wo der Lebensbaum sein müsste. So nennt man die Thuja-Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen. Aha. Natürlich oberirdisch. Aber die Erdenfinger könnten die Wurzeln sein. Richtig. Ich nehme an, dass hier irgendwo Thuja-Wurzeln durch die Decke wachsen und sich dahinter... Ha, da! Da oben! Bei dem kleinen Plateau! Tatsächlich... Da schlängeln sich Wurzeln durch den Lehm. Und dahinter, das ist doch... Eine kleine Tür. Komm, Just, da kann man raufklettern. Das schaffst selbst du. Ja, komm, so. Ja. Die Tür war von da unten wirklich erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Wir sind auf der richtigen Fährte, Zweiter. Auf die Tür ist ein weiteres rotes Fragezeichen aufgemalt. Ja, dann hat der Pferdefuß die beiden tatsächlich hierher verschleppt. Haben wir ein Glück. Unverschlossen. Da führt eine Treppe noch weiter hinauf. Dann wollen wir mal. Ich gehe voran. Wieder die Hufspuren. Oh, sie führen in einen großen Höhlenraum. Ja. Oh. Sieh doch, da hinten ist noch eine Tür. Hä? Sieh dir mal die Wände an, Just. Bunte indianische Bilder. Ja. Und was machen wir jetzt? Tanzen laden ein, dort hüte dich und singe laut, sodass der Tod verschone dich. So lautete der Text. Singe laut? Also, ich kann nicht singen, damit das schon mal klar ist. Selbst wenn wir es könnten, hätten wir ein Problem. Uns fehlt die Melodie. Wie, du meinst das? Es muss einen Grund haben, warum Lenny auch die Melodie des Liedes zugespielt worden ist. Sie ist die Lösung. Und sieh dir mal die seltsamen Bodenplatten in diesem Raum an, Zweiter. Was ist damit? Ich frage mich, was passiert, wenn man auf die falsche Platte tritt und... Halt! Die Fliese gleitet zur Seite! Halt dich fest, Justus! Nicht loslassen, komm! Warte, ich zieh dich rauf! Nimm meine Hand, komm! Ja. Was macht ihr hier? Was habt ihr hier verloren? Mr. Grey Fox? Der Pferdefuß hat unsere Freunde hierher verschleppt. Danke, Peter. Ja, schon gut. Oh, das war knapp und selten dämlich von mir. Wovon sprecht ihr? Ihr dürft nicht hier sein. Nicht ihr. Ich werde es Ihnen erklären, aber wir müssen uns beeilen. Bob und Lenny sind in großer Gefahr. Lenny Carson? Sie kennen ihn doch, nicht wahr? Gehe ich recht in der Annahme, dass sich hinter der Tür auf der anderen Seite der Steinplatten Gold befindet? Wie habt ihr diesen Raum hier finden können? Mit Hilfe des Liedes, das Sie Lenny geschickt haben. Justus hat alles herausgefunden. Fast alles. Um auf die andere Seite des Raumes zu der Tür dort zu gelangen, braucht man die Melodie des Liedes, oder? Sie beinhaltet eine Art Code, mit dessen Hilfe man die Fallen umgehen kann. Und was ist mit dem Pferdefuß? Ist er auch hier? Ja, wer der Typ ist, wissen wir noch nicht. Aber er hat Bob und Lenny vor gut einer Stunde gekidnappt. Ja. Die Spuren haben uns hierher geführt. Wir sollten jetzt wirklich zusehen, dass wir zu der Tür dort rüberkommen. Sonst ist es vielleicht zu spät. Ich glaube, Sie sind bereits in dem Teil der Höhle, in dem das Gold liegt. Wie kommt ihr darauf, dass sich hinter der Tür dort drüben Gold befindet? Bitte, Mr. Grey Fox. Sie müssen uns helfen, jetzt! Der goldene Anhänger, den Sie Lenny damals geschenkt haben. Er hat die Form von Hooked Nose. Und Sie selbst haben uns gegenüber erwähnt, dass Sie Ihrem Entführer einst Gold angeboten haben. Also schön. Ich helfe euch. Aber nur unter einer Bedingung. Ja, jede. Aber bitte schnell. Ihr schließt jetzt die Augen und haltet euch die Ohren zu. Ich werde darüber und durch die Tür gehen und nachsehen, ob ihr recht habt. Erst wenn ich laut rufe, dürft ihr wieder sehen und hören. Habt ihr das verstanden? Ja, wir versprechen es. Dann los. Also, Augen zu, ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Du sollst die Augen zumachen. Du siehst doch gar nicht, ob ich sie aufhabe. Ich kenne dich. Also mach sie zu. Peter, ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um ein uraltes Stammesritual handelt. Du meinst das Singen? Das auch. Das Ganze hier. Lenny musste den Weg hierher und durch die Tür da drüben finden. Deswegen hat er das Lied erhalten. Aber wieso? Wegen des Golds? Und warum, Lenny? Ich glaube nicht, dass es um das Gold geht. Das wäre irgendwie zu banal. Nein, es muss etwas sein, das mit den Sitten und Gebräuchen der Kumesh zu tun hat. Aber Grey Fox meinte doch, dass er mit dem ganzen Zeug nichts mehr am Hut hat. So wirkte er aber ganz und gar nicht auf mich. Stimmt. Ich denke vielmehr, dass Grey Fox eine herausgehobene Stellung unter den verbliebenen Kumesh einnimmt. Und dass er Lenny in dieses Geheimnis einweihen möchte. Wie? Du meinst, Grey Fox ist der heimliche Häuptling? Also, eher so etwas wie das spirituelle Oberhaupt. Dieser Ort, dieses Ritual, die Abbildungen an den Wänden. Das alles hat einen fast religiösen Charakter. Ja, und warum jetzt Lenny? Ich weiß es nicht. Grey Fox muss aus irgendeinem Grund der Meinung sein, dass Lenny derjenige ist, den er in das Geheimnis von Hooked Nose einweihen darf. Oder muss. Vielleicht hat das mit der Kojotengeschichte von damals zu tun. Übrigens ist Grey Fox gleich auf der anderen Seite angekommen. Konntest du dir den Weg merken? Nein. Aber es muss sich wirklich um ein ausgeklügeltes System handeln, das die Platten miteinander verbindet. Es ist nicht nur wichtig, in welcher Reihenfolge man die Steine betritt, sondern auch, wie lange man auf ihnen verweilt. Und das steckt alles in der Melodie? Es hat zumindest den Anschein. Ihr zwei! Hört ihr mich? Ihr könnt die Hände wieder runternehmen und die Augen öffnen. Warte noch. Es ist glaubwürdiger so. Habt ihr mich verstanden? Haben Sie was gesagt? Ja. Ihr könnt die Augen aufmachen. Aha. Ich werde jetzt diese Tür öffnen, reingehen und nachsehen, ob es stimmt, was ihr gesagt habt. Ihr wartet so lange und... Lenny kommt gerade hinter Ihnen aus der Tür. Was trägt er da in seinen Händen? Goldnuggets. Ein Haufen Goldnuggets. Just, was hat das zu bedeuten? Lenny hat es tatsächlich geschafft, über die Bodenfliesen zu kommen. Aber wo sind Bob und der Pferdefuß? Der Pferdefuß und Bob. Und er drückt Bob ein Messer an den Hals. Sie standen die ganze Zeit in der Nische da. Hallo, hallo, Freunde. Du hast jetzt Sendepause. Tun Sie ihm nichts. Ihr tut jetzt alle, was ich sage. Dann passiert keinem etwas. Sieh da hinten. Meinen Sie mich? Und ob. In die Höhle. Holen Sie noch mehr von dem Zeug. Und du, Junge, holst jetzt deine Kumpels rüber und dann bringt ihr so viel aus der Kammer raus, wie ihr tragen könnt. Los jetzt! Das können Sie doch nicht verlangen. Wir schaffen das nie darüber. Ihr tut, was ich sage. Na, verzweifelt! Wartet, Jungs. Ich hol euch rüber. Justus und Peter beobachteten genau, wie Lenny leise singend den Raum durchquerte. Okay, ihr müsst jetzt genau tun, was ich sage. Konzentriert euch, seht genau hin und vor allem denkt nicht nach. Okay. Verstanden. Gut, dann los. Zum Glück waren die Platten groß genug, um den Dreien Platz zu bieten. Und nach zwei endlosen Minuten waren sie endlich auf der anderen Seite angelangt. Ein Glück. Ihr habt es geschafft. Geht's rein da! Und keine Blödsinn, ja? Nein, nein. Denkt an euren Freund hier, dem würde das gar nicht gut bekommen. Verstanden. Kommt, Jungs, lasst uns jetzt reingehen. Wow. Ein Tempel. Das ist ja riesig. Eine Schatzhöhle. Wie bei Alibaba. Und ein kristallklarer Bach fließt mitten hindurch. Mit unzähligen Goldnuggets gefüllt. Wonach riecht es hier? Kräuter. Salbei und... Reitet keine klugen Reden. Beeilung. Die Aura in dieser Höhle, Mr. Greyfox. Wir befinden uns an einem indianischen Kraftort, nicht wahr? Hey, seid ihr eingeschlafen da? Mach schon! Wir müssen wohl gehorchen, oder? Ja. Also los, Jungs. Packt an. Das Gold ist völlig unwichtig. Im Gegensatz zu diesem Raum. Okay. Sie haben Lenny ausgewählt, weil er damals schon als Kind eine einzigartige spirituelle Veranlagung gezeigt hat. Nicht wahr? Diese Höhle war so etwas wie das Herz meines Stammes und wurde in alter Tradition an würdige Kumesh weitergegeben. Lenny sollte einer von ihnen sein. Aber jetzt ist es alles vorbei. Ich verstehe Ihren Kummer, Sir. Das Geheimnis dieses Ortes ist gelüftet. Wir kennen ihn und der Pferdefuß da draußen weiß von ihm. Aber der Weg hierher ist doch nach wie vor... Jetzt komm! Sofort! Oder euer Freund wird mein Messer zu spüren bekommen. Wir sind schon unterwegs. Los, Leute, der Kerl ist zu allem fähig. Kommt. Also, geht doch! Und jetzt tragt ihr eure Ladung langsam hier rüber. Dieses Mal teilten sich die vier beim Überqueren der Bodenplatten auf. Greyfox nahm Justus mit und Lenny dirigierte Peter. Es war schwieriger als beim ersten Mal, da sie die Hände und Arme nicht zur Verfügung hatten, um das Gleichgewicht zu halten. Sie mussten ja die Nuggets tragen. Bis zur Hälfte des Weges ging alles gut. Kaum hörbar summte Greyfox die Melodie. Doch dann fiel dem zweiten Detektiv eines der Nuggets herunter und kullerte auf die übernächste Platte. Oh nein! Los, auf ihn! Aber wir müssen weiter! Aufheben, sag ich! Aber wir können nicht stehen bleiben, sonst... Soll ich euren Freund etwa? Nein! Bitte! Bitte nicht! Gut! Schon gut! Ich mach's ja! Peter, die Platte gleitet! Peter! Er ist in die Tiefe gestürzt! Peter! Oh nein! Rüber jetzt! Schnell, komm rüber! Aber Peter ist doch... Ruhe! Geht weiter! Einfach weiter! Peter, nein! Dem könnt ihr eh nicht mehr helfen. Kommt, folgt mir. Geschafft! Los, ihr geht voraus. Und keine Dummheiten mehr. Ja. Peter! Ich kann es einfach nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Das war doch... Das, Schnepper. Aber das heißt... Still! Kein Wort! Ja. Na, was ist los, Decker? Warum gehst du nicht weiter? Jetzt ist Schluss mit der Maskerade. Vorwärts, na los! Nein! Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Das Spiel ist aus. Was redest du da? Außer Mr. Grey Fox selbst gab es nur eine Person, die wusste, dass er Gold besitzt. Sein damaliger Entführer. Was? Das ist absoluter Blödsinn. Nein! Der Junge hat recht! Sie wussten allerdings nicht, wo das Gold von Mr. Grey Fox war. Bis sie Lennys goldenen Anhänger gesehen haben, der die Form einer Hakennase hat und den er von Mr. Grey Fox bekommen hat. Das wissen eine Menge Leute. Mag sein. Aber sie haben das Gold nicht gefunden, so sehr sie auch danach suchten. Doch dann erfuhren sie von einem Lied, das viele Anspielungen auf Hooked Nose enthielt und womöglich die Lösung all ihrer Probleme bedeutete. Sei still und geh weiter. Dieses Lied brachte sie auf die Idee, erneut nach dem Gold zu suchen. Es reicht jetzt. Warum reicht es? Weil es nur eine Person gibt, die von dem Gold, dem Anhänger und dem Lied wissen kann. Noch ein Wort und dein Freund geht in die ewigen Jagdgründe ein. Und diese Person sind Sie, Mr. Hayes. Mr. Hayes? Ich? Du glaubst tatsächlich, dass ich Mr. Hayes bin? Ach, du bist ja so ein Schlauberger. Wer ist da? Ah! Ein Schlammmonster! Nein! Was ist das? Bleib weg! Er ist umgekippt. Ohnmächtig. Das Monster hat ihn wohl umgehauen. Ohne jede Berührung. Was? Schade. Fing gerade an, Spaß zu machen. Peter! Du? Ja. Ich bin keine 2 Meter tief in ein Matschloch gefallen. Oh. Mir geht's gut. Unserem Teufelsmann allerdings weniger. Soll ich Mr. Hayes die Maske abnehmen? Das kannst du gern tun, Lenny, aber wundere dich nicht. Ich habe ihn nur Mr. Hayes genannt, um ihn zu verwirren und von Bob abzubringen. Er ist nicht Mr. Hayes? Nein! Ich denke, er wird dir einiges erklären müssen, wenn er wieder zu sich kommt. Am nächsten Tag platzte das kleine Trainingsgelände in Santa Ynez fast aus den Nähten. Die eigene Jugendmannschaft spielte gegen die der großen Los Angeles Blizzards. Und auch John Grey Fox hatte sich getarnt mit einer Sonnenbrille mit den 3 Detektiven unter das Publikum gemischt. Kurz darauf stieß noch Lennys Vater zu ihnen. Dann pfiff der Schiedsrichter das Spiel an. Ich komme gerade aus dem Gefängnis, Jungs. Mein Bruder hat alles zugegeben. Ich habe allerdings wenig aus Walter herausbekommen und verstehe immer noch nicht so ganz, wie das alles zusammenhängt. Was wissen Sie denn? Nun ja, John Grey Fox ist ja schon vor Jahren zu mir gekommen und hat mich um meine Zustimmung gebeten, Lenny irgendwann mal mit diesem Lied in die Tradition der Kumesh einzuweihen. Dazu gehörte auch, dass er am 4. Vollmond nach seinem 16. Geburtstag in die Höhle gehen sollte. Darum hat er Lenny das Lied immer wieder vorgespielt. Den Rest sollte er selbst herausfinden. So auch den Weg durch die unterirdischen Gänge und über das Feld mit den Steinplatten. So verlangt es die Tradition. Sie ahnten schon vor vielen Jahren, dass Lenny der Richtige sein könnte. Genau so ist es, Justus. Nachdem ich ihn dort draußen vor dem Kojoten gerettet hatte, vertraute ich ihm den Anhänger und das Kraftwort Wuhukini an. Und ist Lenny nun ein würdiger Nachfolger? Er hat den Zugang zum Heiligtum nicht nur aus eigener Kraft gefunden, sondern er hat sich dort trotz der Gefahr, in der er und Bob geschwebt hatten, vollkommen glücklich und frei gefühlt. Dort sei er zu Hause, hat er mir gestern erzählt. Das kann ich von mir leider nicht behaupten. Wobei sich am Ende vermutlich niemand so gefürchtet hat wie Walter Carson. Ich muss euch dafür danken, dass ihr niemandem verraten habt, dass unter den Platten kein Abgrund liegt, sondern lediglich ein Matschloch. Na, dass Peter aber auch so wirkungsvoll verschluckt hat, dass er wirklich zum Fürchten aussah, als er wieder rauskam. Ich denke, dass es nicht nur Peters Erscheinung war, die Walter Carson in Panik versetzt hat. Tatsächlich gibt es ein seltsames Phänomen in manchen Bereichen der Höhle, das beklemmende Angstzustände auslöst. Es ist eben ein magischer Ort. Ja, meiner Meinung nach sind Infraschallwellen dafür verantwortlich, die vom Wind in der Höhle erzeugt werden. Ach, Infraschall? Ja. Ja, das ist doch das gleiche Phänomen wie in unserem Fall Gespensterschloss. Ja. Da haben diese Wellen auch für unerklärliche Angst und Panik gesorgt. Die Töne wirken sich nämlich aufs Nervensystem aus. Schön, das wäre geklärt. Aber warum hat Walter diesen Aufwand mit der Maske und dem künstlichen Pferdefuß betrieben? Ihr Bruder wollte am Hooked Nose ungestört nach dem Gold suchen. Na, er wollte dort draußen eine Atmosphäre der Angst erzeugen, damit ihm niemand in die Quere kam. Mhm. Und die Fußballerlegende um Grey Fox Pakt mit dem Teufel hat ihm die passende Idee für ein Kostüm geliefert. Und auch für den Zigarettenstummel im Garten der Carsons gibt es inzwischen eine Erklärung. Walter ist bekannt dafür, von anderen Leuten Zigaretten zu schnorren. Und Hayes ist jemand, der schlecht Nein sagen kann. Walter Carson hat ab und zu mit Hausmeister Hayes gesprochen. Mhm. Und als Hayes eine geheimnisvolle Andeutung über Lenny und Grey Fox machte, beschloss Carson, den Hausmeister in seinem Teufelskostüm einzuschüchtern. Mhm. Er war ihm einfach zu neugierig und sollte nicht weiter nachbohren. Verstehe. Daher also Walters Auftritt im Fußballverein. Mhm. Lenny hat mir übrigens erzählt, dass ihr Bruder erst vor einiger Zeit wieder nach Santa Ynez gezogen ist. Wahrscheinlich, um nach dem Schatz zu suchen. Aber erst als der goldene Anhänger wieder auftauchte, hatte er eine konkrete Idee, wo er die Suche beginnen musste. Das stimmt wohl. Ihr seid wirklich gut. Ach. Lenny aber auch. Seht mal. Ja. Er hat gerade zwei Leute aussteigen lassen, als wären sie Luft. Ja. Welcher Trick war es denn diesmal? Der einbeinige Felsenmaulwurf? Oder der doppelschwänzige Skorpionsalto? Wenn du es genau wissen willst, Erster, das war ein 1A-Kreuzübersteiger. Ja! Mach sie fertig, Lenny! Mach sie fertig! Er ist wirklich ein würdiger Nachfolger. Äußerst würdig, Mr. Grey Fox. Und zwar in doppelter Hinsicht. Ja! Ja. Wunderbar!